Efür Meishan. Vom Glück. Jedes Wort soll von Wert sein. Alles, was wir Menschen gesagt haben, soll zu gebrauchen sein. An der Krankheit eines Menschen würde nichts Rechtes zu finden sein. Wer ihn heilen möchte, muss auf seine eigene Kraft vertrauen. Wer ihm eine Gesundung ermöglichen möchte, muss diesen Weg gemeinsam mit ihm gehen.